Erster Herr, ich suche Schutz bei dir. Bitte lass mich niemals enttäuscht werden. Zweiter, rette mich und befreie mich. Du tust immer das Richtige. Höre mir zu und hilf mir. Dritter, sei wie ein sicherer Ort für mich. Du bist mein Schutz und meine Burg. Vierter, mein Gott, rette mich vor bösen Menschen. Befreie mich von harten Herrschern. Fünfter, du bist meine Hoffnung, Herr. Ich vertraue dir schon seit meiner Jugend. Sechster, seit meiner Geburt verlasse ich mich auf dich. Du hast immer für mich gesorgt. Siebter, viele Menschen wundern sich über mich. Aber du bist mein starker Schutz. Achter, ich erzähle den ganzen Tag von deiner Größe. Ich lobe dich immer. Neunter, schick mich nicht weg, wenn ich alt bin. Verlass mich nicht, wenn meine Kraft nachlässt. Zehnter, meine Feinde sprechen schlecht über mich. Sie planen gemeinsam, wie sie mich töten wollen. Elfter, sie sagen, Gott hat ihn verlassen. Jagt ihn und fangt ihn. Niemand hilft ihm. Zwölfter, Gott, bleib nicht weit weg von mir. Mein Gott, hilf mir schnell. Dreizehnter, meine Feinde sollen sich schämen. Wer mir schaden will, soll Unglück erleben. Vierzehnter, ich werde aber immer auf dich warten. Ich werde dich noch mehr loben. Fünfzehnter, ich erzähle von deinen guten Taten. Du rettest mich so oft. Ich kann es nicht zählen. Sechzehnter, ich erzähle von den großen Taten des Herrn. Ich lobe nur deine guten Taten. Siebzehnter Gott, du hast mich seit meiner Jugend gelehrt. Ich erzähle heute noch von deinen Wundern. Achtzehnter, verlass mich auch im Alter nicht. Ich will den jungen Menschen von deiner Kraft erzählen. Neunzehnter, deine guten Taten sind so hoch wie der Himmel. Du hast Großes getan. Niemand ist wie du. Zwanzigster, du hast uns viel Not gezeigt. Aber du machst uns wieder lebendig. 21. Du wirst mich wieder wichtig machen. Du wirst mich wieder trösten. 22. Ich spiele Harfe für dich, mein Gott. Ich lobe dich, weil du treu bist. 23. Ich werde laut singen und mich freuen. Du hast mein Leben gerettet. 24. Ich werde den ganzen Tag von deiner Hilfe sprechen. Meine Feinde haben sich geschämt.